Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tod eines Architekten. Die Frau musterte mein Büro und rümpfte mehrmals die Nase, ehe sie sich setzte. Ich nahm einen Schluck Whisky und schwenkte das Glas so, dass sich der Duft ein wenig im Raum verteilte. Die Frau rümpfte erneut die Nase. Das riecht nicht gerade nach einem Single Malt Whisky. Ich benutze ihn auch nicht als Aftershave. Ich weiß nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin. Sie scheinen mir nicht gerade ein Ästhet zu sein. Ich eigne mich nicht zur Innendekoration und auch nicht als Wandschmuck. Dafür beschatte ich jeden, der mir vor die Linsen kommt. Ich möchte, dass Sie einen Mord aufklären. Das ist mein liebstes Hobby. Wer ist der Tote und wen verdächtigen Sie des Mordes? Der Tote ist mein Mann, Carlo Trotta, der berühmte Architekt. Er ist mit einem Ziegelstein erschlagen worden. Die Polizei glaubt, dass es ein Unfall war. Das ist Unsinn. Was spricht gegen die Unfallthese? Roland Richter. Ist das ein Zeuge oder ein Ziegelstein? Richter ist ebenfalls Architekt. Er wurde nie so berühmt, ist ebenfalls... Und er ist deshalb dem Alkohol verfallen. Er hat es nie überwunden, dass ich meine Liebe Carlo schenkte und nicht ihm. Verstehe. Das muss aber eine Weile zurückliegen. Über so etwas spreche ich nicht. Mein Mann steht in jedem Lexikon. Richter werden Sie vergeblich suchen. Niemand wird sich an ihn erinnern. Er ist ein miserabler Architekt. Dieses Büro hier könnte von ihm entworfen worden sein. Dieses Büro könnte sogar von mir selbst entworfen worden sein. Das hat nichts zu bedeuten. Sie müssen Richter in die Enge treiben, ihn dazu bringen, sich zu verraten. Er wird mit dem Mord prahlen. Er hat immer mit allem geprahlt. Sie diktierte mir die Personalien des verdächtigen Architekten. Danach erzählte sie ungefragt aus ihrem Leben, was ich nur dank dem Whisky unbeschadet überstand. Die Zahlen, die sie schließlich auf einen Scheck zeichnete, sahen ausgesprochen ästhetisch aus. Ich nahm noch einen kräftigen Schluck und machte mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Na, Maloney, hat die Hitze dazu geführt, dass sich ein bedauernswerter Klient zu Ihnen verirrt hat? Bei einem Hitzestau soll ja niemand mehr klar denken können. Dann werden bei der Hitze alle zu Polizisten. Dieser Gedanke müsste Ihnen doch gut tun. Mit der Hitze ist gar nicht zu spaßen, Maloney. Wenn die Sonne brennt, brennt auch die Leidenschaft. Das Wetter, Maloney, ist für die Hälfte aller Straftaten verantwortlich. Und seit man im Fernsehen täglich im Voraus erfährt, was für Wetter es wird, hat sich alles verschlimmert. Man sollte die Leute nicht vor Ozon, Pollen und anderem Unsinn warnen, sondern vor Hitzestaus in den Köpfen. Hatte der Ziegelstein, der den Architekten Trotter erschlug, vielleicht auch einen Hitzestau? Ziegelsteine fallen statistisch gesehen nur alle 25 Jahre so unglücklich auf einen Menschen, dass dieser das Zeitliche segnet. Sie können jetzt also wieder beruhigt durch die Straßen gehen, Maloney. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass der Ziegelstein durch die Einwirkung fremder Hände auf Trotter fiel. Es war zwar windstill zur Tatzeit, aber das muss nichts heißen, Maloney. Es gibt keinen Grund, an einem Unfall zu zweifeln. Zudem war es am Tag der Tat nicht einmal 21 Grad warm. Ein Hitzestau kommt also auch nicht in Frage. Der Architekt Roland Richter wohnte in einem Haus, das aussah, als hätten 10 Arbeiter mit verbundenen Augen von verschiedenen Seiten daran gearbeitet. Unterschiedliche Materialien, schräge Fenster und schiefe Perspektiven verliehen dem Haus die Aura eines Gebäudes, das viel zu lange einem Tornado ausgesetzt worden war. Im Haus traf ich auf eine Frau. Mein Name ist Schramm. Ich bin die rechte Hand von Herrn Richter, schon seit Jahren. Wir sind ein tolles Team. Und weshalb redet die ganze Welt nur von diesem Trotter? Ach, die Journalisten schreiben doch immer nur voneinander ab. Richter und ich, wir werden seit Jahren ignoriert. Aber meine Zeit, ich meine natürlich unsere Zeit, wird noch kommen. Wir möchten in dieser Stadt das längste Gebäude der Welt erstellen. In die Höhe darf man ja nicht bauen, also machen wir es in die Länge. Es wird gigantisch werden. Das glaube ich Ihnen gerne. Wo kann ich den Star-Architekten finden? Er ist unten am Fluss. Er lässt sich für ein neues Gebäude inspirieren. Die Stockwerke sollen fließen wie Wasser. Und die Mieter darin ertrinken oder an Rheuma erkranken. Häuser werden nicht für Mieter gebaut, sondern für die Kunstgeschichte. In 100 Jahren fragt niemand mehr nach den Mietern von heute. Mieter sind vergänglich. Gebäude können Jahrhunderte überstehen. Am Fluss traf ich auf den Architekten, der scheußliche bunte Shorts und ein noch scheußlicheres Freizeithemd trug. Neben ihm saß eine junge Frau, die sich als Architekturstudentin zu erkennen gab und offenbar von Richters Werken schwärmte. Diese kühle Eleganz, ein Gedicht aus Glas und Stahl. Sie meint meine Glaspaläste in Sao Paulo. Er wird die 70er Jahre architektonisch ins 21. Jahrhundert retten. Größe ist wieder angesagt. Auch wenn die Politiker bei uns kleinkariert sind und sich nichts Größeres vorstellen können als ihr bescheidenes Parteiprogramm. Aber es wird eine Revolution kommen und dann werden wir bauen können, was wir schon immer bauen wollten. Ich glaube nicht, dass das Herrn Maloney interessiert. Er scheint mir eher an der Vergänglichkeit interessiert zu sein. Menschen, die sterben, die sich von Dachziegeln erschlagen lassen, ist es nicht so? Trotters Frau verdächtigt sie des Mordes. Das überrascht mich nicht. Sie will den Verdacht von sich lenken. Sie halten Frau Trotter für die Täterin? Natürlich. Es ist auch stadtbekannt, dass Frau Trotter ein Verhältnis mit einem Mann hat, der wesentlich jünger ist als sie. Es ist ebenfalls bekannt, dass sie mit diesem Mann nach Amerika auswandern möchte. Ist es nicht so, Milena? An der Uni reden alle davon. Nur die Polizei will davon nichts wissen. Dabei ist es sonnenklar, dass Frau Trotter ein Motiv hatte. Geld. Das ist doch ein gutes Motiv, oder? Sie schaute Richter an, der zustimmend nickte. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und sehnte mich nach einem großen Eiswürfel, der sich in einem Glas langsam in Whisky verwandelte. Das Haus der Trotters war so riesig, dass ich mich verlaufen hätte, wenn nicht überall bunte Schilder aufgestellt gewesen wären, mit Symbolen wie am Flughafen. Zwei Betten zeigten zum Schlafzimmer, ein Hund vermutlich zum Hundezimmer, und auf einer Tafel entdeckte ich ein Ausrufezeichen, unter dem ein Daumen abgedruckt war. Frau Trotter war nicht in der Stimmung, mir das seltsame Schild zu erklären. Ich finde das eine Zumutung. Kann man diese Leute nicht verklagen? Die ganze Uni spricht von ihrem Verhältnis mit dem Mann. Vielleicht spricht sogar schon die ganze Stadt davon. Und die können sie nicht alle verklagen. Was aber hat das mit dem Tod meines Mannes zu tun? Sie hatten ein Motiv. Das Geld ihres Mannes. Oh, das ist Unsinn. Ich bringe doch nicht meinen Mann um, beauftrage dann einen Detektiv, um den Mord aufzuklären, während die Polizei von einem Unfall ausgeht. Das ist allerdings seltsam. Aber in meinem Beruf erlebt man einiges. Trifft es zu, dass Sie einen jugendlichen Liebhaber haben? Jugendlich ist er nicht mehr. Anfang 30 und sehr sportlich und leidenschaftlich. Und er versteht absolut nichts von Architektur und Kunst. Es ist eine Wohltat. Wusste Ihr Mann davon? Mein Mann kannte nur eine Leidenschaft. Und die hatte nichts mit Frauen zu tun. Erregt wurde er nur, wenn er Gebäude entwarf. Das wurde mit jedem Ehejahr schlimmer. Er hat mich nicht mehr beachtet. Aber das war mir ganz recht so. Wie heißt Ihr Liebhaber? Muss das sein? Er hätte ebenfalls ein Motiv gehabt, Ihren Mann zu töten. Mario, ein Mörder? Nein, das kann ich nicht glauben. Mario hätte meinen Mann nicht einmal in Notwehr getötet. Sie gab mir die Adresse von Mario. Dieser öffnete die Wohnungstür nur widerwillig, was ich gut verstehen konnte. Schließlich sah die junge Frau auf seinem Sofa ein wenig unterkühlt aus, was aber nicht an ihrer Ausstrahlung lag. Sie trug einfach zu wenig Kleider auf sich. Was fällt Ihnen ein, Ihren Fuß in meine Wohnung zu setzen? Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass ich beschäftigt bin? Doch, doch, das sehe ich. Wahrscheinlich geben Sie der Dame Nachhilfeunterricht. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Ich bin Kosmetikerin. Und Mario ist ein Kunde von mir. Genau. Leider an trockener Haut und rissigen Nägeln. Und das können Sie sich nicht leisten als Gigolo. Er ist kein Italiener. Ich habe italienisches Blut. Meine Großmutter stammte aus Umbrien. Aber was erzählst du ihm alles aus deinem Leben? Du bist ein Schnüffler, das sieht man doch. Ich habe nichts zu verbergen. Zudem wird es Zeit, dass wir unsere Liebe öffentlich machen. Wir sollten gemeinsam ein Fest organisieren, eine riesige Party, eine Pyjama-Party. Das wollte ich immer schon mal machen. Hör endlich auf damit. Habt ihr gesagt, dass das nicht geht? Wir müssen unsere Liebe im Stillen keimen lassen, bis sie aufgeht wie eine Blume. Was sagt eigentlich Frau Trotter zu der kleinen Blume? Wer ist Frau Trotter? Eine ältere Dame, an der der schöne Mario seine trockene Haut reibt. Eine ältere Dame? Etwa diese 30-jährige Blumenhändlerin? Das verstehst du nicht. Das ist reine, wie soll ich sagen, sexuell, verstehst du? Das hat nichts zu bedeuten. Was hat nichts zu bedeuten? Ältere Frauen erregen mich. Ich bin doch auch bald 23. Frau Trotter ist um die 60. 60? Und das erregt dich? Es ist krank, es ist neurotisch, aber was soll ich dagegen tun? Ich brauche das ab und zu. Jetzt verstehe ich. Du willst die Frau heiraten und dann ihr Geld erben. Das ist es, was dich erregt. Zuerst aber musste der Ehemann dran glauben. Halt, halt. Einen Mord lasse ich mir nicht anhängen, ja? Sie wollte es. Sie forderte mich dazu auf, dem gemeinsamen Glück nachzuhelfen, aber ich habe es nicht getan. Hast du mit dieser Frau richtig geschlafen? Ohne Kleider und so? Frau Trotter hat sie zum Mord angestiftet. Ja, ja. Aber ich habe abgelehnt. Sie bot mir Geld, viel Geld. Aber ich will kein Geld von ihr. Ich will nur ihren Körper, ab und zu. Du bist krank, Mario. Du brauchst Hilfe. Ich bin sicher, dass das alles von deiner trockenen Haut kommt. Ich habe gehört, dass trockene Haut zu schweren psychosomatischen Störungen führen kann. Der ganze Stoffwechsel kommt durcheinander. In Wirklichkeit willst du nur mich. Das spüre ich. Ich spüre gar nichts mehr. Meine Beine sind eingeschlafen. Ich ging zurück in mein Büro und öffnete eine Dose Thunfisch. Ich nahm ein paar Bissen und schaute mir auf CNN einen Bericht über ein Unwetter in Texas an. Der Thunfisch schmeckte dadurch auch nicht besser. Wenig später klopfte es an der Tür und der Architekt Richter trat ein. Er trug einen Schutzhelm. Ich habe einen Drohbrief erhalten. Ausgeschnittene Buchstaben wie in einem Film. Ich habe Angst. Ich zittere. Ich kann nicht schlafen. Was steht in dem Drohbrief? Stein auf Stein wird auf die selbstherrlichen Architekten fallen. Klingt nicht schlecht. Gibt es denn so viele lockere Ziegelsteine, wie es Architekten gibt? Man bedroht mein Leben und sie sitzen locker hier und machen sich darüber lustig. Da draußen gibt es einen Verrückten, der jederzeit zuschlagen könnte. Bleiben Sie hier in meinem Büro. Hier gibt es keine Ziegelsteine. Tun Sie etwas. Suchen Sie den oder die Leute, die diesen Brief geschrieben haben. Ich dachte, die Buchstaben seien aufgeklebt worden. Natürlich sehen Sie das. Drehen Sie mir nicht die Worte im Mund herum. Ich habe Todesangst. Ich lächelte und zeigte ihm die Tür. Er wollte vorerst nicht gehen, doch ich half ein wenig nach. Ich wollte es mir gerade unter dem Schreibtisch bequem machen, als die Kosmetikerin in mein Büro trat und meine Hände kritisch musterte. Sie haben auch trockene Haut. Stehen Sie etwa auch auf ältere Frauen? Um diese Zeit bevorzuge ich 12-jährigen Whisky. 12-jährigen? Gibt es eigentlich nur noch gestörte Männer auf diesem Planeten? Sie können ja zum Mars ausfliegen und dort nach anderen Exemplaren Ausschau halten. Nicht solange Mario auf freiem Fuß ist. Wieso? Was ist mit Mario? Ist seine Haut plötzlich feuchter geworden? Er hat diesen Trottel ermordet. Der Trottel hieß Trotter. Wie kommen Sie darauf, dass Mario es getan hat? Ich habe in seiner Wohnung ein Buch gefunden. Es ist ein Krimi. Und Frau Trotter hat eine Widmung reingeschrieben. Das ist an sich noch nichts Kriminelles. In dem Buch erschlägt ein Mann seinen Nachbarn mit einem Ziegelstein und lässt es wie einen Unfall aussehen. Ich nickte anerkennend. Sie zitierte aus dem Buch und empfahl mir eine Hautcreme, die so teuer war wie die Inneneinrichtung meines Büros. Ich bot ihr an, sich ein wenig unter meinen Schreibtisch zu legen, doch sie flüchtete schreiend in die dunkle Nacht. Bei der Polizei war man gerade dabei, Mario zu verhören, den Liebhaber mit der trockenen Haut. Ich setzte mich dazu und staunte wieder einmal über die subtilen Methoden der Polizei. Wenn Sie den Mord nicht gestehen, werde ich Ihnen aus der betriebseigenen Kantine die Reste des Mittagessens auftischen und wehe, wenn Sie nicht essen. Ich habe keinen Hunger und ich habe niemanden umgebracht. Das ist alles ein Missverständnis. Frau Trotter hat mir das Buch geschenkt, ja. Habe ich aber nicht mal darin geblättert. Ich lese keine Bücher. Bücher machen mich unruhig. Geh lieber ins Kino und schaue mir Naturfilme an. Ewig singen die Wälder, da wird mir warm ums Herz. Ihnen wird noch viel wärmer ums Herz, wenn wir Ihnen die heiße Tomatensuppe in den Mund löffeln. Einer meiner Kollegen wurde umgehend ins Spital eingeliefert. Es geht ihm den Umständen entsprechend miserabel. Aber ich bin unschuldig. Ich habe mit Frau Trotter geschlafen, aber ich liebe sie nicht. Ich würde niemals einen Mord für sie begehen, auch für mich nicht, für niemanden. Er ist so unschuldig wie die betriebseigene Kantine. Beides sollte man aus dem Verkehr ziehen, aber das ist ein anderes Thema. Mich aus dem Verkehr ziehen? Aber ich bin harmlos. Ich halte vor jeder Ampel. So sehen Sie auch aus. Vielleicht sollten Sie sich einen Privatdetektiv nehmen. Eine schlimmere Strafe fällt selbst mir nicht ein. Vielleicht zusammen mit Maloney ein Mittagessen in der Kantine. Das überlebt keiner. Mario brach winselnd zusammen und gestand, in seiner Jugend einen Zigarettenautomaten geknackt zu haben. Einen Zigaretten auch mehrmals täglich laut zu furzen, was mit seiner schlechten Verdauung zu tun habe. Andere Schandtaten fielen ihm jedoch nicht ein. Ich besuchte meine Klientin und traf auf Roland Richter, den Architekten mit dem Schutzhelm. Wir sind gerade dabei, Frau Trotter zu einem Geständnis zu bewegen. Leider ist mein Tränengasspray defekt und zuschlagen mag ich nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Die beiden sind in mein Haus eingedrungen und haben mich bedroht. Nur keine Panik, nur keine Panik. Maloney wird sie beschützen. Vielleicht sollten wir noch einmal über mein Honorar reden, jetzt, da es hier so gemütlich ist. Schmeißen Sie die beiden raus! Das wäre ein Fehler. Wir haben nämlich Beweise. Was für Beweise? Sie haben den Drohbrief geschrieben. Das ist eine bösartige Unterstellung! Und was ist das? Sieht wie ein viel zu langer und auf teures Papier gedruckter Drohbrief aus. Das ist nicht der Brief, das ist bloß die Quelle. Ich beziehe meine Kleider nicht beim Versandhandel. Das ist die Quelle der Buchstaben. Junge Körper im Gegenlicht. Frau Trotter hat diese Zeitschrift abonniert. Na und? Ist es verboten, sich Kunstzeitschriften anzusehen? Die Buchstaben stammen aus diesem Heft. Donnerwetter! Und ich dachte schon, Frau Trotter hätte sie mit nackten Männern bedroht. Die nackten Männer helfen ihr vermutlich über einsame Stunden hinweg. Jetzt, wo ihr Mann tot ist und ihr Liebhaber verhaftet. Mario ist verhaftet worden? Die Polizei tut, was sie kann. Das ist nicht viel, aber manchmal schon viel zu viel. Also gut. Ich gebe zu, dass ich den Drohbrief geschrieben habe. Aber ich habe nichts mit dem Mord an meinem Mann zu tun. Weshalb wolltest du mir Angst einjagen? Ich habe Carlo nicht umgebracht. Begreif das endlich. Ich war es auch nicht. Mario kommt ebenfalls nicht in Frage. Aber wer war es dann? Ich fasse keine Ziegelsteine an. Davon kriege ich Hautausschläge. Am Ende standen alle ratlos da und warteten darauf, dass ich ein bewegendes Schlusswort sprach. Stattdessen verließ ich das Haus und wanderte ein wenig in der Stadt umher. Die Hitze war erträglich geworden und nette Menschen fächelten mir kühle Luft zu, als ich mich ermattet in einem Tram niederlegte. Wenig später saß ich in meinem Büro und erhielt einen Anruf. Roland Richter hatte Kopfschmerzen. Üble Sache, Maloney. Der Stein fiel von da oben auf seinen Kopf. Zum Glück hatte er den Helm an, sonst wäre er jetzt wahrscheinlich tot. Ich hör die Glöcklein klingen, ich hör die Englein singen und fühl mich wunderbar. Wird er je wieder der Alte sein? Wird er je wieder Glaspaläste entwerfen? Wenn wir Glück haben, wird er künftig nur noch mit Holzklötzchen spielen. Wir haben die Gegend natürlich sofort abgesperrt. Niemand kommt hier lebend raus, Maloney. Allerdings ist auch niemand zu sehen. Ich sehe den Glanz in deinen Augen. Sind es Tränen des Glücks oder Tränen des Leids? Die Ritter kommen und das Burgfräulein kreischt. Lass mich dein Held sein in dieser schaurigen Nacht. Das ist entsetzlich. Er muss wieder ganz von vorne anfangen. Ich spüre das. Ich werde ihm alles beibringen. Ich werde mich kümmern. Das werden Sie nicht. Sie gefräßiger Parasit. Na nu, wo kommen denn Sie her? Ich dachte, alles sei abgesperrt. Ich habe Roland schreien hören. Ohne mich ist er nichts. Und mit Ihnen kriegt er Kopfschmerzen. Aber natürlich. Schaut euch Ihre Hände an. Sie hat genau den gleichen Ausschlag, den ich kriege, wenn ich Ziegelsteine anfasse. Das ist kein Ausschlag. Das ist Sonnenbrand. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Sie haben Trotter getötet und wollten auch Richter töten, um endlich anerkannt zu werden. Ist es nicht so? Niemand spricht von mir und meinen Visionen. Niemand nimmt Kenntnis von meinem Genie. Ich musste es einfach tun. Sie hätten ein Gedichtband schreiben können. Oder ein Kreuzworträtsel lösen. Diese Leere. A3 bis A7 und alles leer. Wo sind nur all die Buchstaben geblieben? Dieser Mann scheint intelligent zu sein. Vielleicht hat der Ziegelstein ein Wunder bewirkt. Richter erholte sich nach ein paar Wochen wieder und entwarf neue, schreckliche Häuser. Die Studentin wurde seine neue Assistentin. Und Frau Trotter bestellte sich in Südamerika einen jungen Mann. Mario heiratete die Kosmetikerin, die sich so sehr um seine trockene Haut bemüht hatte. Und ich befeuchtete meinen Rachen mit ein wenig Whisky. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tod eines Architekten.